ein guter Schriftsteller, darf weder haben Freund, noch Vaterland, noch Religion. Diese scheinbar schockierende Formulierung ist doch nur der Ausdruck dafür, dass der Schriftsteller objektiv sein muss. Eine Art Spiegel der Welt. Es ist, und ich wage wieder das schockierende Wort, Schnuppe, ob der Schriftsteller Karl Marx besingt oder die Jungfrau Maria. Hauptsache, er tut das gut. Der kleinen textilen Pünktchenmuster hatten wir immer genug. Sommer war's. Ein Sommer in den 80ern. Als eine Zeitschrift aus Ost-Berlin Verwirrendes brachte. Nachrichten aus dem Universum des Arno Schmidt. Kunde von einem schreibenden Eremiten in Heide und Moor. Wenig später fand ich Texte in einem Reklamheft von der Farbe hellen Milchkaffees. Eine Handvoll Kurzromane, mir hielten die Oberen wohl nicht für bekömmlich. Frei ist der, der weder dem Osten noch dem Westen durch Glaubensbekenntnis oder Verträge verpflichtet ist. Frei ist der, der mindestens einmal am Tage die Empfindung überkommt, dass man das Leben des Schriftstellers links wie rechts der Zonengrenze zu einem Slalom zwischen Paragraphen gemacht hat und der daraufhin um sich zu fluchen und zu schlagen beginnt. Der ist frei. Eine solche Stimme, so aggressiv und poetisch, hatte ich im Osten nie vernommen. Wie mochte wohl der Mensch gewesen sein, dem diese Stimme gehörte? Woher nahm er die Kraft und müssten andere Autoren vor der Urgewalt dieser einen Stimme nicht verstummen? Der Rebell aus dem Heidedorf. Fragen an Arno Schmidt. Feature von Uwe Stolzmann. Tarnkleidung hätte man sich vorher beschaffen müssen, so ein Löhnshut zum grünen Lodenmantel. Aber das dazu erforderliche durchgedrückte Kreuz samt männerschweißiger Jehovialität hat mir zeitlebens gemangelt. Komisch, mir hat man ebenso immer wie sofort den basislosen Intellektuellen angemerkt. Das ist keine Empfehlung heutzutage. Ich hatte Fernweh damals in Ost-Berlin. Ich bekam Sehnsucht, wenn ich las, meine Landschaft muss eben sein, flach, meilenweit, verheidet, Wald, Wiese, Nebel, schweigsam. Aus Worten hatte da einer ein Stück Erde geformt. Das konnte man schmecken und riechen. Das war mir nah und unerreichbar. Ein Traumland, leicht verschattet. Nur kleine Gehölze und Büsche standen einsam in der weiten Fläche und auch die wiederum wie mit einem feinen Dunst überzogen. Hübsche Kopfweiden. Ganz langsam nahm die Nacht wieder Formen an. Links ein Waldstück, schwarze Weberbäume, finster und still. Aber schön still. Jappen. Rechts freies Feld, frei. Wunderbar. Anfang 1990. Ich reise zum ersten Mal in den Westen. Ein Ort in Niedersachsen ist das Ziel. Barkfeld, Landkreis Celle. Ein 160-Seelendorf nordöstlich von Hannover. Beim Näherkommen höre ich Stimmen, einen dissonanten, immer greller werdenden Chor. Dieser Herr Schmidt ist eine Potenz. Eine Offenbarung. Keine ganz angenehme, aber entschieden originell und kühl. Wir haben doch alle von ihm gelernt. Dieser Mann schreibt seine Prosa mit einem Pressluftbuch. Er macht aus der Sprache einen Steinbruch. Er jagt die ganze Geheimrats- und Warenhausprosa in die Luft. Der Titan als Spanner hinter der Küchengardine. Der Molière der Deutschen. Ich höre Böll und Ben. Höre Günter Grass, Christoph Hein, Peter Rühmkorff und irgendwann seine Stimme. Herrisch, rechthaberisch. Wollen Sie berühmt sein? Schriftsteller werden? Life begins at 40. Und bitter nicken. Freilich, wenn man Geld hätte. Ich wüsste es jetzt schon richtig anzuwenden. Ein winziges Häuschen in der Heide, tausender lesene Bücher. Nicht mehr ums liebe Brot zu schreiben brauchen, keine experimentelle Prosa mehr, keine feinsinnigen Essays, keine Nachtprogramme. Den Mond untergehen sehen, über Wieseneinsamkeiten. Ganz rot würde das silberne Wesen geworden sein, wenn es einsank in Dunstband und Kiefernborte. Der Poet hinterm Stacheldraht. Oder Herr Schmidt, wovor verstecken Sie sich? Barkfeld. Schneeluft über grauem Land. Ödnis und Stille. Am Ortseingang ein Kriegerdenkmal. Zur Ehre und zur Mahnung. Dann Heidehäuser aus rotem Stein. Häuser unter mächtigen Eichen und eine Kneipe. Bangemanns Gasthaus. Keine Kirche, keine Schule. In 5 Minuten bin ich zu Fuß durch den Ort. Das war ja das Eingangstor von Schmitz. Verschlossen wurde es immer mit einer Kette und mit diesem Schloss. Ich werde erwartet vor einer Hütte mit Spitzdach, Mansarde, Veranda. Hinter der Hütte ahnt man den Garten, weitläufig von Bäumen umstanden. Und gleich hinterm Garten die Felder. Dieses Tor ist nach Arno Schmitz' Zeichnung angefertigt worden. Ja, ja, möglichst abgeschirmt. Diese Frau hat die Schlüssel. Und sie ist selbst eine Art Schlüssel. Erika Knob, geboren 1935. Nur sie hatte Zugang zur Wagenburg am Dorfrand. Die Haushälterin von Arno Schmidt und Ehefrau Alice. 13 Jahre lang, ab 1967, hat sie hier gearbeitet. In dieser Klause hinter Stacheldraht. Mit der Routine der treuen Bediensteten betritt Frau Knob das Grundstück des verstorbenen Patrons. Dann sieht sie ein Mikrofon vor ihrem Gesicht. Oh Gott, oh nee, also das glaube ich, das ist nix. Das ist heute, glaube ich, nichts für mich. Schmidt Arno, geboren 1914 in Hamburg, gestorben in Celle am 3. Juni 1979. Im Zweiten Weltkrieg Soldat, lebte seit 1958 in Bargfeld. Durch assoziationsreiche Sprache und eigenwillige Orthographie gekennzeichnetes Werk. Die Texte demonstrieren radikale Aggressivität und lassen ihren Autor zunehmend als wenig kommunikationsfreudigen Sonderling erkennen. Brockhaus, Literaturlexikon, 1988. Einige Titel. Leviathan oder Die Beste der Welten. Brandsheide, Schwarze Spiegel, Aus dem Leben eines Fauns, Seelandschaft mit Pocahontas und natürlich Zettels Traum. Schmidt gilt den einen als originellster Experimentator, als äußerste Vorhut der deutschen Avantgardisten, während andere in ihm nur einen von Ben, Döblin und Joyce beeinflussten Nachfahren sehen, dessen rabiater Antichristianismus einem naiven Lästerungsdrang die Zügel schießen lässt. Lexikon der Weltliteratur im 20. Jahrhundert, 1961. In einem DDR-Nachschlagwerk hieß es Ende der 60er, die Bücher des sehr belesenen Schmidt, der sich zum Erbe der Aufklärung, der Romantik und des Expressionismus bekennt, wenden sich scharf gegen Faschismus, Militarismus und jegliche Art von Religion. Darf man in das Heiligtum? Man darf. Ist ja sehr einsam hier. Frau Knob, die Wirtschafterin, geht voran. Das ist seine Jacke, die hatte schon immer den Platz hier und die kennen auch viele Leser, seine grüne Lederjacke. Erika Knob zeigt, was sie jedem Besucher zeigt. Die Lederjacke auf einem Bügel hinter der Tür. Nur ein bisschen mit Schwung, sonst kriege ich den Haken nicht rein. Die Arbeitszimmer des Dichters. Erst saß er oben, dann ebenerdig. Seine Handbücher, seine Nachschlagewerke. Seine Brille, sein Kofferradio, seine Schreibmaschine. Für mich war Arno Schmidt nicht der große Meister, das war Herr Schmidt. Wie oft waren Sie im Haus und zu welcher Tageszeit? Verschieden. Mehrmals die Woche. Meistens so vormittags von 9:30 bis mittags 12. Ging alles nach Absprache. Er wusste, das war alles, die Zeit war abgesprochen und dann stand er schon am Tor und hat mich dann empfangen und reingelassen. Pünktlich musste man sein, sagt Frau Knob. Pünktlich, weil es keine Klingel gab. Dann hat er erst mal gefragt, was gibt's Neues in der großen Welt? Und dann habe ich so aus Bargfeld berichtet. Was weiß ich über Arno Schmidt, damals kurz nach dem Mauerfall? Dass er, das Gehirntier, der enzyklopädisch Gelehrte, in Breslau einst Mathematik und Astronomie studierte und mehrere Sprachen kannte. Dass er das Studium 1933 abbrach, aus Protest gegen die Nazis. Dass dieser Dichter den bundesdeutschen Literaturbetrieb später genauso mied, wie der Betrieb ihn gemieden hat, den Querulanten, das Schmuddelkind der Szene. Schmidt, hilflos in seiner Kurzsichtigkeit, nach eigenen Worten isoliert, von Babybeinen an. Ich weiß das aus erster Hand, aus Schmidts Texten. In den 90ern und danach gibt es viel Neues zu lesen von Schmidt und über Schmidt. Tagebücher, Briefe. Man hört seine Stimme in Rundfunkaufnahmen. Herausgeber vieler Sammlungen ist die Arno-Schmidt-Stiftung, gegründet nach dem Tod des Meisters. Und siehe, nun kann wer will sein Schmidt-Bild anhand der vielen frischen Quellen überprüfen. Der Meister zeichnete sich gern als der große Unverstandene, als Dichter ohne Leserschaft, immun gegen Tadel und Lob. Ein Autor, der die Medien ignorierte und von ihnen ignoriert wurde. Aber stimmt das? Die Quellen sagen nein. Wohl über keinen Erzähler hat der Spiegel so ausführlich berichtet. Schmidt hat für Zeitungen geschrieben und die großen Blätter rezensierten seine Bücher. Er lese keine Kritiken, sagte Schmidt gern. Doch auch das scheint nicht zu stimmen. Tagebuch von Ehefrau Alice, 4. Februar 1955. Jetzt war er wütend, dass ihm K. auch den bösen Artikel gesandt hat. Geht böse in seine Stube und dort im Kalten brütend auf und ab. Ich bügle etwas. Kommt dann, er will nie mehr was mit Literatur zu tun haben. Wo gibt's denn sowas? Wo es denn sowas gäbe, ein Beruf, wo man das Beste leistet und dafür von jedem öffentlich Angaben kriegt. Recht hat er. Dann soll alle seine geschriebenen Bücher wegnehmen, will nichts mehr davon sehen. Der Aufstand gegen den Übervater. Oder? Herr Schmidt, was halten Sie von Hermann Hesse? Überraschung. Schmidt, der Einzelgänger, mühte sich stetig um Protektion durch berühmte Erzähler und er erhielt sie auch. Alfred Döblin schickte freundliche Worte. Heinrich Böll ließ sich gleich mehrfach einspannen. Sogar Hesse engagierte sich und hat es bereut. 1934. Schmidt, Anfang 20, schickt drei kitschige Naturgedichte an Hermann Hesse. Hesse dankt knapp. Ende 1947. Schmidt sendet dem Nobelpreisträger das Manuskript seiner ersten großen Erzählung, Leviathan. Mai 1950. In einem Rundbrief an die Freunde bespricht Hermann Hesse das Werk. Das ist nun im Gegensatz zu fast allen seinen Kollegen ein junger Intellektueller, der nicht nur mit dem Untergang des Abendlandes von Herzen einverstanden ist, sondern auch den Untergang der Menschheit glühend wünscht. Es geschieht in dem kaltschnäuzigen Ton des modernen Desperado, der den Krieg und alle Teufeleien unserer heutigen Welt mit angesehen und ausgekostet hat, mit einem berechtigten Pessimismus also. Das wäre für sich allein nicht interessant. Aber hier ist es nun ein wirklicher Dichter, der seinen Ekel uns ins Gesicht spuckt. Dieser schnoddrige und sehr begabte Dichter ist ein etwas gefährdeter und möglicherweise nicht ungefährlicher, aber echter Visionär. Schmidt reagiert unerwartet. Sehr geehrter Herr Hesse, Sie wissen aus meinen früheren Schreiben, dass Sie mit dem Steppenwolf einer der Götter meiner Jugend waren. Ich hoffte, dass Sie das Lehrgebäude des Leviathan nicht abtun könnten. Schade. Als Gegengabe will ich Ihnen mein Urteil über Ihr Werk senden. Ein begabter Dichter, reich und faltig. Dies bezeichnet seine Stellung in unserer Literatur. Die Stimme eines Sängers, die zwar keinen großen Umfang hat und nur wenige Töne enthält, aber diese gut und vom schönsten Wohlklange. Ihr sehr ergebener Arno Schmidt. Juni 1950. Hermann Hesse an Verleger Ernst Rowohlt. Als ich ganz gegen meine Gewohnheiten jene Zeilen über Arno Schmidt schrieb, war mir schon nicht völlig wohl dabei. So einer könne, wenn unser einer ihn freundlich anspreche, ihm ins Gesicht spucken oder eine Ohrfeige geben. Das hat er denn auch getan. Ich hoffe, unsere Bemühungen helfen dem unartigen Knaben dennoch ein wenig. Aber ich werde nicht so bald wieder einem aus dieser Generation die Hand geben. Schmidt bleibt unversöhnlich. Im August 1962 notiert er: Hermann Hesse gestorben. Wieder eine der Nobelmittelmäßigkeiten weg. Es ist nicht schad. Eine Quelle in der Wüste. Oder Herr Schmidt, ist Ihnen Lobgesang wirklich zuwider? Stuttgart, 26. März 1952. Verehrter Herr Schmidt, Sie haben das gewohnte und verwohnte Kulturbewusstsein zersägt. Will man ihnen schreiben, so fängt man zuerst einmal an, um die Worte herumzurennen. Man will sie doch einmal ernster anschauen und betasten, ob sie noch taugen. Natürlich halten es die Worte, die sonst so breitrückig in die Briefe hineindrängen, nicht mehr aus. Sie sind rund und glatt und abgeschabt und fallen jetzt gänzlich auseinander. Da wären also Trümmer. Im August 1952 führt ein Redakteur des Süddeutschen Rundfunks ein Interview mit Arno Schmidt. Schmidt gibt sich offen, gesprächig, denn der Mann, Martin Walser, sein Name, eben 25 Jahre alt, ist ein Bewunderer. Das würden Sie doch auch zugeben, dass es einiger literarischen Beflissenheit und Belesenheit bedarf, wenn man Ihre Bücher, Sie wissen, dass ich das sehr schätze, aber dass es doch einer literarischen Vorbildung fast bedarf, um das richtig lesen zu können. Ja, das mag durchaus sein, aber ich habe Ihnen da entgegenzuhalten, dass es ja leider im Verhältnis zu anderen Künsten, der Musik oder der Malerei zum Beispiel, der allgemein verbreitete Irrtum beim Leser ist, weil er lesen kann, könnte er auch jedes Buch lesen. Sehen Sie, das ist dabei ein Irrtum. Denn auch in diesem Falle hat sich eben der Fachmann so weit von dem rohen Laien entfernt, dass, das gebe ich Ihnen gerne zu, eine Annäherung da schwer möglich ist. Allerdings, wenn eine solche Annäherung stattzufinden hat, dann hat sie nicht von der Seite des Künstlers herzukommen, Kunst dem Volke, sondern das Volk, jedermann, hat sich gefälligst zur Kunst hinzubemühen. Das sagen Sie, obwohl Sie sehr, sehr kleine Auflagen haben und obwohl Sie sehr, sehr wenige Ihrer Bücher verkauft haben und deswegen wahrscheinlich auch wirtschaftlich davon etwas betroffen sind. Ja, natürlich. Mit Engelszungen bemüht sich der Journalist um den widerborstigen Dichter. Er redet ihm nach dem Munde, verschafft ihm Radioaufträge, schickt Geld. Und der Meister, dabei bleibt es auf Jahre, schätzt den Lobredner Martin W. Verehrter Herr Dr. Walser, Sie sind der Einzige, der überhaupt erkannt und durch Beispiele bewiesen hat, was und wie viel ich vermag. Eine Quelle in der Wüste. Im Herbst 1955 debütiert Martin Walser als Erzähler. Arno, auch das noch. Buch von Walser bei Suhrkamp erschienen. Arno liest dann drin und sagt, ach mein Gott, das ist nichts als zweiter Aufguss von Kafka. Man müsste ihm das selber sagen. Darmstadt, 1. Januar 1956. Lieber Herr Dr. Walser, Ihr Buch ist gut. Da aber keine Rose ohne Dorn ist, im Ganzen noch dies. Sie werden im Leben und Schreiben vor allem zwei große Gefahren haben. Erstens, Verlust der äußeren Realität. Zweitens, Ihre Sprache tendiert zur, ich will es Gepflegtheit nennen. Um Ihnen noch mehr heilsame Angst zu machen, zwei Bücher weiter in diese Richtung und Sie könnten, wohlgemerkt könnten, beim Kunstgewerbe landen. Mit den besten Wünschen zum neuen Jahr. Sehr verehrter Herr Schmidt, ich weiß weniger denn je. Bin unsicher und oft ratlos. Mir Angst zu machen ist nicht schwer und Ihnen längst durch Ihr bloßes Dasein gelungen, von Ihren Büchern ganz zu schweigen. Ich bin Ihnen so viel schuldig und am liebsten würde ich meine Schulden in erträglicher Prosa abtragen. Mit aufrichtigem Dank. Noch im selben Jahr, sagt Walser später, sei für ihn plötzlich Schluss gewesen mit der Schmidt-Verehrung. Der Part des Bewunderers ist wieder frei. Aus Ost-Berlin kommt ein Brief. 16. April 1960. Sehr geehrter Herr Schmidt, ich habe das Bedürfnis, Sie von meiner Existenz in Kenntnis zu setzen und Ihnen ein paar Komplimente zu machen. Sie sind ein lustiger Mann und Sie wissen was. Und Sie sind möglicherweise der perfekteste unter allen Naturalisten. Ich meine, Sie haben einige bleibende Mittel erfunden, um Unwesentliches literarisch zu formulieren. Diese Vorzüge sichern Ihnen meine Hochachtung. Ich wünschte natürlich, Sie würden sich mit gleichem Eifer und Erfolg um die wichtigen Gegenstände dieser Welt bemühen. Sehr schöne Grüße. Ihr Peter Hax. Der Mythos vom einsamen Wolf. Oder, Herr Schmidt, was haben Sie nur gegen Ihre Kollegen? Einer gegen alle. Der Steppenwolf, vom Rudel gemieden. Dieses Image pflegte Arno Schmidt. Die Quellen aber belegen, es gab eine rege Auseinandersetzung zwischen Schmidt und der literarischen Szene. Der Mann aus Barkfeld hat mitgemischt, hat sich eingemischt, mal verschämt, mal unverschämt. Tagebuch Alice Schmidt. 1. Juli 1955. Brief vom Nordwestdeutschen Rundfunk? Arno öffnet. Was soll denn das? Haben die für mich gesammelt? Ist mir das peinlich. Und in eine Papierserviette eingewickelt. 100 und ein 20-Markschein, also 120 DM. Ein Gruß von einem Autorentreffen, ohne Schmidt natürlich. Die Kollegen gedachten des armen Poeten. Auf der Serviette, vermutlich abends in der Kneipe, unterschrieben sie. Alfred Andersch, Hans-Werner Richter, Günter Weißenborn, Piscator und andere. Arno, nein, sowas ist mir das peinlich. Ich, ach Quatsch, steck's ein, nun siehst du wenigstens, wie gut sie's mit dir meinen. Arno, aber nun kann ich gegen die nicht irgendwie ausfällig werden. Ich, denk mal, 120, davon leben wir einen ganzen Monat. Also, hurra! Regelmäßig landen Angebote von Kollegen auf dem Tisch der Schmidts. Etwa die Bitte, dem Penn beizutreten, dreimal geäußert, im Jahr 57, 64 und 70 und dreimal abgelehnt. Oder Ende der 50er, Einladungen zu Gesprächen zwischen Schriftstellern und SPD-Politikern. Ich bin aber nicht gefahren, weil ich mich doch nur mit den meisten gezankt hätte und mir die Zusammensetzung hochverdächtig vorkam. Den Kollegen gegenüber nennt er irgendeinen Hinderungsgrund. Schwere Krankheit, Operationen nächster Verwandter, auch mal ein Netz von Terminarbeiten. Die Tagebücher von Arno und Alice Schmidt belegen, die Gründe waren erfunden. Auch die Gruppe 47 buhlt um den Außenseiter, immer wieder. Für Mai 1953 kommt erneut eine Einladung. Arno, müsste ich ja verrückt sein. Pflichtgemäß erinnere ich ihn an die 1000 Mark Preis, die er vielleicht kriegen würde. Arno, auch dafür nicht. Gut, schreibt Andersch auf Postkarte ab und macht aus seiner Abscheu gegen die Gruppe 47 kein Hehl. Aber Schmidts Verleger, zu der Zeit ist es Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, insistiert. Reise und Spesen würden bezahlt. Und vielleicht bekäme er tatsächlich den gut dotierten Gruppenpreis. Antwort Schmidts mit einem vulgären Verweis auf Paragraph 175, den Unzuchtsparagraphen des Strafgesetzbuchs. Die Gruppe 47. Ich eigne mich nicht als Mannequin. Lassen Sie, Mann. Ich nähere mich lieber redlich und still vom Übersetzen als von literarischer 175erei. PS. Muss man bei der Gruppe auch singen oder braucht man nur nackt vorzulesen? Und doch kommt es zu einem Treffen zwischen der Szene und dem Außenseiter, ungewollt, von Schmidts Seite aus und mit peinlichem Nachspiel. West-Berlin im Kalten Krieg. Arno Schmidt, der Abstinenzler in Sachen Staatspolitik, lässt sich einspannen. Für Geld. Am Mittag des 18. März 1964 soll der Erzähler im Rathaus Schöneberg den mit 10.000 D-Mark dotierten Fontane-Preis entgegennehmen. Ein Senator wird die Frontstadt preisen, Günter Grass die Laudatio halten. Meine Damen und Herren, die Verantwortung des Staates ist doch die Verantwortung für die Freiheit. Wer es noch nicht weiß, Arno Schmidt lebt seit 50 Jahren zwischen uns. Und wenn wir, auch solche, die ihn nicht gelesen haben, den Mund aufmachen, sind wir seiner Interpunktion verfallen. Arno Schmidt steckt an. Berlin und die Berliner haben doch hier täglich zu beweisen, dass die demokratische Lebensform dem Totalitarismus auch unter extremen Belastungen überlegen ist. Heute bequemen wir uns zur Ehrung eines Schriftstellers, den Feinde wie Freunde gerne mit dem Titel Außenseiter behängen, als lohne es sich, auf Favoriten zu setzen und als sei es die Aufgabe der Favoriten wie Außenseiter, wenn schon nicht für ganz Deutschland, dann immerhin fürs Bessere zu reiten. Am Morgen dieses Märztages vor der Preisverleihung wollen ein paar Kollegen den Außenseiter feiern. Und so fahren Arno Schmidt und Frau in den Grunewald. Frühstück 9 Uhr zu Ingeborg Bachmann. Grass und Andersch sind da, Richter, Rühmkorff, Uwe Jonsson. Einen Tag später fixiert Jonsson seine Eindrücke. Und so erhalten wir einen Eindruck von der gespenstischen Szenerie. Wie körperbehindert, aufrecht und steif sei Schmidt zu dem Treffen erschienen. Wehrt mürrisch allen Versuchen, mit ihm zu sprechen. Blickt aus dem Fenster. Ihm missfällt schon diese Veranstaltung. Bei der öffentlichen bleibt er steinern, kehrt mit dem ungefügen Dokument im Arm zu seinem Platz zurück, wie jemand, der keine Erfahrungen mit Kindern hat und davor sich ekelt. Eine Konversation kommt an jenem Tag nicht in Gang. Junsons Urteil? Unfähig zu kollegialem Verhalten. Unfähig zur Verständigung. Wahrscheinlich krank. Bargfeld, den 21. März 64. Sehr geehrte Frau Dr. Bachmann, wieder auf unserer Heiden möchten wir Ihnen noch einmal recht herzlich für Ihre freundliche Bewirtung und Mühe danken. Mit bestem Gruß, auch von meinem Mann, Ihre Alice Schmidt. Am selben Tag notiert Arno Schmidt seine Eindrücke von der Berliner Reise. Dies ganze Restaurants- und Ateliergeschwätz ist ja etwas fürchterlich Substanz- und Basisloses. Jeder hat die Maultasche dick voll falscher 50er, jeder kausiert und zeigt die Plompen. Das ist überstanden. Alle 15 Jahre kann man sowas mal machen. In einem Interview für den Spiegel sagt Schmidt ein paar Jahre später: Wir waren mal in Berlin zusammen mit Alfred Anders. Er saß noch dabei, das war der Uwe Jonsson. Da haben wir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Da hatte sich unter uns, uns großen alten Männern was ganz anderes vorgestellt. Aber Sie haben ihn gelesen, Sie hatten Jonsson. Einmal, ja, sein erstes Buch, darum nur mal um zu wissen, was da so ist. Aber es ist noch im Alleinig, also wir haben miteinander nichts zu sagen. Wie sind Sie denn informiert über Ihre Zeitgenossen? Ich meine Walser, ich meine Kreis, ich meine Jonsson. Ja, also ich kenne von jedem ein bis zwei Bücher. Ich bin informiert, aber wenn ich ein Querurteil fällen sollte, dann muss ich sagen, we are not amused. Mein zweiter Besuch in Bargfeld. Viele Jahre nach dem ersten. Ein Frühsommertag. Staubfahnen über den Äckern. Auf dem Anger vor Bangemanns Gasthaus steht unerschütterlich die Armee aus Eichen. Standen damals, stehen heute. Im Wortsinn beschatten die Riesen das Dorf. Der Besucher denkt sie sich mit grimmigen Gesichtern. Eine Heerschar von Schmidtschen Wiedergängern. Erika Knob, die Haushälterin, wartet wieder am Weg vor der Hütte. Déjà-vu. Nichts hat sich geändert. Nichts. Bis auf den Garten. Der Garten war nackt im Januar 90. Jetzt ist er grün überwuchert. Katzen streunen, vermutlich die Nachfahren jenes halben Dutzends, für das Frau Schmidt einst sorgte. Die Katzen der Frau Schmidt hießen Wuschebusch, Eckeneckepen und Conte Fosco. Alice Schmidt, die keine Kinder hatte, hatte einen Katzentick. Frau Knob wird die Tiere nachher füttern. Jetzt gehen wir nach oben. Das war früher Arno Schmidts Arbeitszimmer, als er herzog. Hier in der Ecke hatte er seinen Schreibtisch mit dieser großen 2x2 Meter Limbaplatte, die so halbrund ausgesägt war. Hatte den Blick bis hinten ins freie Feld, konnte von hier aus bis zum Badeteich gucken, hatte meistens ein kleines Fernrohr hier stehen, konnte dann alles beobachten. Und ringsrum waren seine Lexikas, war alles ganz günstig für ihn. Und Küche? Ja, so. Küche hier. So, abgewaschen, sauber. Und dann verstummt sie. Nein, die Vertraute des Schmidtschen Haushalts, die Augen- und Ohrenzeugen, mag nichts preisgeben. Man müsste in sie dringen, um Alltägliches aus dem Leben des Einsiedlers zu erfahren. Etwa, wo sie eigentlich gegessen haben, der Herr Schmidt und die Frau Schmidt, in dieser Karte, in dieser Küchenkammer ohne Tisch. Er, seitlich an der Anrichte sitzend, sie im Stehen in der Fensternische. Und was aßen die Schmidts? Ja, wenn ich gekocht habe, Fisch, Rotbarsch, Salzkartoffeln, Bohnensalat, Linsensuppe hat er gern gegessen, Kartoffelbrei mit Frikadellen. Und wenn Sie ihn überraschen wollten, was haben Sie dann zubereitet? Nein, das habe ich nicht gemacht. Sowas gab es nicht. Das wäre mir gar nicht eingefallen. Ich glaube, das... Nee. Fragen müsste man, aus welchem Grund er sich vorsätzlich ruiniert hat. Schmidt, dieser Hühne, ein Mann von eiserner Konstitution. Pulverkaffee, täglich eine Büchse, Scheiß aufs Herz. Schnaps, 6 Flaschen die Woche. Der Krämer brachte den Korn ins Haus. Alkohol? Ich habe nie bemerkt, dass er Alkohol getrunken hat. Das ist mir nie aufgefallen. Aber wenn ich sauber gemacht habe, damals oben noch. Da war so ein kleiner Eimer, da waren einige Flaschen drin, die ich dann rausgeschafft habe. Aber ich weiß nicht, wie viel da, ich habe das nicht gezählt. Das war dann so. Dankeschön. Wir haben uns auf die Terrasse gesetzt, unter das Schleppdach, Südseite. Frau Schmidt war gerne hier, sagt Frau Knob. Aber einsam muss es gewesen sein, damals hier draußen. Fanden Besucher den Weg in die Ödnis? Wie viele hat er empfangen? Ein, zwei, mehr wüsste ich gar nicht. Ganz, ganz selten. Einmal im Monat? Oh nee, so oft nicht. Einmal im Vierteljahr? Vielleicht, ja. Oder noch seltener, Besuch direkt. Ganz selten. Infarkt am Zettelkasten oder Herr Schmidt, wofür die ganze Schinderei? Januar 1964. Seit 5 Jahren lebt Arno Schmidt in Bargfeld. In ein paar Tagen wird er 50. Reporter von NDR und ZDF sind da. Sie erleben einen blasierten Eigenbrötler von oberlehrerhafter Attitüde. Schmidt mit kantiger Brille, mit derbem Bleistift als Zeige- und Dirigierstock. Schmidt, der theatralisch mal die eine, mal die andere Braue nach oben schießen lässt, der so gelangweilt tut und doch höchst wach ist. Jähe Kontrollblicke verraten ihn. Herr Schmidt, wenn man Geburtstag hat, darf man sich etwas wünschen. Gesetzt den Fall, es gäbe eine gütige Fee, die Ihnen irgendeinen Wunsch freigebe. Was wäre es? Also, wenn ich wünschen könnte, würde ich sagen, eine feste Monatsrente von 1000 Mark und dann einmal 10 Jahre lang keinen Besucher. Vielen Dank, Herr Schmidt, und entschuldigen Sie bitte die Störung. Für den Rest der 60er, 5 Jahre lang, wird Arno Schmidt sich vor der Welt verschließen, um sein Opus Magnum zu komponieren. Zettels Traum. Der Titel natürlich zunächst Shakespeare. Es deutet natürlich auch auf die Entstehung aus lauter Zetteln hin. Es ist meine Art, viele, in diesem Fall waren es 120.000 Zettel, zu sammeln, dann sorgfältig genau hintereinander zu passen, zu montieren und dann das Buch zu schreiben. Das heißt, es war natürlich keine 40-Stunden-Woche, ein Ausdruck, den ich bald nicht mehr hören kann. Meine Woche hat, wenn ich Glück habe, 100. Ich stehe sehr zeitig auf. Um 3 Uhr muss ich, vor 3 darf ich. Zettelkästen. Wie viele mag der Meister gefüllt haben? Auf Fotos wirkt so ein Behältnis leblos, fast kindisch. Eine Kiste oder Schachtel, mit oder ohne Deckel, in wechselndem Format, Zeugnis einer gewissen Pedanterie. Doch in der Realität eines Bargfelder Frühsommertages bekommt dieser Zettelkasten mit einmal etwas Sinnliches. Papierchen, tausendfach von Schmidt per Hand beschnitten, mit der Pinzette sortiert, in Abteilungen gegliedert, mit Reitern geschmückt. Und wie man noch schaut, verwandelt sich der Kasten. Plötzlich sieht man Wolkenkratzer und Straßenschluchten einer unbegreiflichen Stadt. Die Skyline eines Schmidtschen Romans. Keine Spaziergänge mehr, kein Sitzen im Garten, kein Sonntag. 25.000 Stunden Arbeit, 10 Millionen Buchstaben. Er hat Herzanfälle, dann kommt der Infarkt. Jahrelang hast du gehungert. Als der Ruhm kam, bliebst du auf deiner Klitsche hocken. Ein Krautjunker der Literatur. Grimmiger Squire Lord of Bargfeld. Noch immer die Masse verachtend. Revolutionär der Sprache, aber kein Genosse. Alfred Anders an Arno Schmidt. Mönch Klausner, komm jetzt mal raus aus deiner Zelle. Tritt hervor hinter deinem 2 Meter hohen Zaun. Mach mal halblang. Nicht wie arbeiten ist auch nicht abendfüllend. Spiel nicht weiter den Bitteren. Alle rühmen dich, viele lieben dich. Quatsch mal ein bisschen mit den Leuten. Mach mal eine Reise. Das wäre gut für dein Herzleiden und deine Literatur. Mensch, Arno, mein blöder Glauben an die Vernunft, als ob ich dich ändern könnte. Kreist du doch wie die Sterne und Planeten nach dem Gesetz, nach dem du angetreten. Zettels Traum. Im Frühjahr 1970 wird das maßlose Werk als Typoskript veröffentlicht. Gut 1300 Seiten im Großformat. Das wären rund 5000 Normalseiten. Dreispaltig getippt, mit zahllosen Einschüben, Kritzeleien, Korrekturen und mit so manchem ironischen Selbstporträt des Verfassers. Der Autor als Geist und alter Ego einer Romanfigur. Sehr kurze Zeit darauf freilich ist dann der erste Klotthopper ins Dorf gejappt gekommen. Ein langer, ihm nicht unbekannter Brillenträger, grüne Lederjacke, braune Hose, Stock unterm Arm, sei, da schon die Landschaft in leicht angegrautem Zustand dargelegen habe, plötzlich aus einer Hecke hervorgetreten, habe zu ihm hergeschaut und sich dann etwas auf einen Zettel geschrieben. Seitdem soll er in der hiesigen sowie einigen darauf gar nicht abbauten, weil nicht ganz so schuldigen Nachbargemeinden, und nur sagen wir umgehen, immer noch durch Wälder und Heiden, immer noch Notizen machend. Ich pflege mich übrigens zu meiner Dämmung selbst so zu kleiden, schloss ich beiläufig. Zettels Traum, das größte und schwerste Buch der deutschen Literaturgeschichte. Die Erstauflage, 2000 handsignierte Exemplare, a 295 D-Mark, ist nach 3 Monaten verkauft. Für kurze Zeit wird Arno Schmidt zum Star der Feuilletons. Viel diskutiert, wenig gelesen. Und jetzt kommen sie, kommen bald in Massen. Die Schmidtianer, die Jünger, Leser, die Werk und Biografie des Idols als Labyrinth verstehen und ihre Irrgänge durch jenes Labyrinth in gelehrten Aufsätzen beschreiben. Verschmitzte Worte. Der Wert der Mondmetapher im Werk Arno Schmidts. Letzte Belustigungen unter der Gehirnschale eines Ries. Abschweifende Variation über moribunde Morbidität. Was schluckte Arno Schmidt? Gerade wenn so Pfingsten war, dann war hier der Däubel los. Schönstes Ferienwetter und folglich ein Gewimmel von Lesern, dass es die Geduld eines Apostels übersteigen würde, geschweige denn meine. Und wenn er das spürte, ging er gar nicht raus. Bei Bangemann, ja, haben dann da getagt und dann hier haben sich da hinten irgendwie auf Lauer gelegt und wollten ihn dann erwischen. Also das hat er ganz unangenehm empfunden. Die Fans verbünden sich. Ein Arno Schmidt-Dechiffriersyndikat entsteht und eine Gesellschaft der Arno Schmidt-Leser. Andere bleiben Einzelgänger. Der Poet und sein Mäzen. Oder Herr Schmidt, was kostet so ein Roman? Mein Name ist Jan-Philipp Remsma. Ich bin im Vorstand der Arno-Schmidt-Stiftung, der Vorsitzende des Vorstands. Er würde nie ein Buch von Schmidt lesen, das wusste Remsma zu Beginn der 70er genau. Denn der Hamburger, Miterbe einer Tabakdynastie und Literaturwissenschaftler, kannte andere, die Schmidt lasen. Begeistert wirkten sie. Ach was, erleuchtet. 1975 erschien ein neues Werk. Abend mit Goldrand. Ein collageartiger Dialogroman. Und Remsma, eben 23, fühlte sich provoziert. Das Werk, sagte er, widerstand ihm. Und so begann er, aus Trotz, den ganzen Schmidt zu lesen, chronologisch. Und merkte rasch, da war ein Autor, der nichts Vergleichbares hatte. Eines Tages vernahm der Konzernerbe eine Botschaft aus der Heide. Darauf freue ich mich schon sehr, wenn einmal irgendwann einmal ein Mäzen oder so auftauchen wird, der mir meiner selbst willen, es ist schwer, ich weiß wohl, ich selbst würde es auch nicht tun, eine monatliche Rente von nun sagen wir 500 Mark auswirft. Und ich dann, ach, es fallen einem gleich Ausdrücke wie Lebensabend ein und bunt geblümter Schlafrock. Die Nacht wird kalt, sagte der alte Rudolf. Die Eichen fangen zu rauschen an. Lege mir Holz an den Herd, Alwin. Tja, und jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Es gibt eine Stelle in einem Aufsatz von ihm, der heißt Der Platz, an dem ich schreibe. Da beschreibt er sein Schreibtisch, eben sein Blick aus dem Fenster. Und schön wäre es, wenn mal ein Mäzen auftauchen könnte an ihm, bloß für ihn selbst, ohne weiteren Auftrag, ein monatliches Fixum. Ich glaube, er sprach von 500 Mark, aussetzen würde. Aber er sagte, das ist ein frommer Wunsch. Nun sagte ich mir, als ich das las, die Schnittmenge von Menschen, die einerseits diesen Autor lesen und zu schätzen wissen und gleichzeitig über genügend Vermögen verfügen, um einem solchen Wunsch nachkommen zu können. Diese Schnittmenge ist gering. Das könnte ich sagen. An einem heißen Junitag des Jahres 77 ist Jan-Philipp Remsma einfach losgefahren. Das Stückchen Weg von Hamburg nach Bargfeld, ohne Anmeldung. Er wusste nicht, wie dieser Schmidt aussah. Er wusste nicht, wo er wohnte. Langsam fuhr Remsma durch den Ort, am Eichenkamp vorbei, an Bangemanns Gasthaus. Er schaute nach einer Hütte, die schräg gegenüber vom Krämer liegen sollte. Das Dorf war ziemlich verlassen und wirkte ein bisschen Schmidt hat mal das nette Wort Retrograd geprägt dafür. Den Laden fand er nicht, denn es gab ihn nicht mehr. Aus, dachte Remzmer. Doofe Idee. Er mochte nicht rumfragen. Und dann, er wollte gerade fort, sah er ein Pärchen. Die gingen durch das Dorf und sie gehörten ganz deutlich da insofern nicht hin, als es keine Bauern waren. Von Kleidung, Habitus und der Art zu gehen. Ich dachte mir, es sind entweder Schmidt-Leser, weil es waren auch deutlich keine normalen Wanderer oder Spaziergänger, oder ist es Schmidt selber und seine Frau. Der Besucher folgte dem Paar. Aus dem Dorf hinaus, durch die Felder, zu einem Badeteich. Er sah, wie die Frau in den Teich stieg. Und der Mann? Er wartete am Rande und guckte mit dem Fernglas in die Baumwipfel und schrieb sich etwas auf einen Zettel. Und dann dachte ich, das ist Schmidt. Das ist fast bilderbuchartig, dieser Auftritt. Und ich habe gesagt, Herr Schmidt, der sagte ja. Und ich sage, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Da sagte er, das dürfen Sie. Ob ich Ihnen antworte, das ist was anderes. Remzmer, ich habe ein Vermögen geerbt und könnte dieser Mäzen sein, wenn Sie das möchten. Schmidt erbat Bedenkzeit, dann sagte er, ja, dass er die Spende annehme, aber nur zur Finanzierung eines lange geplanten Romans. Arbeitstitel Lilienthal. Geschätzte Arbeitsdauer 10 Jahre. Er rechnete für diese Zeit 250.000 Mark. Ich habe diese Zahl auf 350.000 erhöht, weil das die damalige Nobelpreissumme war. Schmidt hat mir in mein Exemplar von Abend mit Goldrand reingeschrieben, Independence Day. Und hat mir etwas gesagt. Sie haben mich zu einem freien Mann gemacht, die Verleger werden es spüren. Insgesamt 4-mal hat Remzmer den Dichter gesehen. 2 Jahre nach dem Treffen am Barkfelder Badeteich war Schmidt tot. Und mit ihm das Projekt Lilienthal. Haus und Archiv lagen verwaist. Die Zettelkästen, die unhandlichen Manuskripte. Remzmer sprach mit der Witwe. Wenn Sie das möchten, dann sage ich Ihnen zu, dass ich für diesen Nachlass finanziell sorge und dass ich einen Teil meiner Lebensarbeitszeit darauf verwende. Darauf können Sie sich dann verlassen. Und dann kam es zur gemeinsamen Gründung einer Stiftung. Der Bungalow der Stiftung steht auf dem Nachbargrundstück von Familie Schmidt. Germanisten pflegen das Erbe. Sie entziffern die Zettel. Sie sorgen für verlässlich schöne Schmidt-Ausgaben. Seit einiger Zeit im Surkamp Verlag. Schmidt, so sagt es Jan-Philipp Remzmer, Schmidt werde man auch noch im nächsten Jahrhundert lesen. Macht es Sie glücklich, etwas dafür getan zu haben? Ja, sagt Remzmer. Kühe in Halbtrauer. Oder, Herr Schmidt, warum können Sie die Bauern eigentlich nicht leiden? Ich bin Herr Dralle, Carsten aus Barkfeld mit C, 1963 geboren, Landwirtschaftsmeister. Wir hatten damals mal 35 Kühe. Man muss ja auch irgendwo mal das zurückvollziehen, was Arno Schmidt wirklich früher hier gemacht hat. Er hat sich um Beifeld eigentlich überhaupt nicht drum gekümmert. Er hat sich hier, ja, dieses Haus damals mal gekauft. Ja, und dann hat er irgendwas mal geschrieben und irgendeiner hat es nun mal aufgefasst und da eine Stiftung von gemacht. Ob das nun richtig ist oder nicht richtig ist, das will ich auch nicht hier behaupten. Und dann haben die ja hier diesen gelben Band an Bücher verschenkt. Hier an jeden Haushalt kriegte er damals so einen Karton voll Bücher. Ich weiß nicht, meine Mutter hat sie irgendwo auch hingelegt. Unter anderem ist da eben auch ein Buch Kühe in Halbtrauer. Erst leeren Blicks endlose Rübenfelder durchschreiten, Kartoffeln, Lupinen, Graminosen, alles Dinge, wovon man den Teufel etwas verstand. Eigentlich abscheulich, die Unwissenheit, meine ich. Mit wütend flachen Händen die Bremsen an sich breitklatschen, Arme, Bauch, Brust, ach scheiß, frisches Oberhemd und wieder zurück über sehr sandige Wege. Die dicke, fette Landluft inhalieren. Kühe in Halbtrauer. Dieses Buch handelt ja auch von unseren Kühen damals. Und da habe ich eben halb mal reingeguckt. Und dann habe ich 3 Seiten versucht zu lesen. Es ist einfach nicht machbar. Also für mich hier was. Ich streiche es nicht durch. Will ich auch nicht. Ein Ozean an Unwissen. Oder, Herr Schmidt, haben Sie wirklich studiert? Es hätte immer so weitergehen können mit der Schmidt-Rezeption. Alle ein, zwei Jahre eine neue Monographie, eine weitere Entdeckung, Sinn- und Zeichendeutung. Hier und da kratzt mal einer am Lack, doch ohne das Denkmal zu beschädigen. Aber dann, im November 1992, heißt es im Spiegel: Bornierter Blöffer von Bargfeld. Unter den deutschen Nachkriegsautoren war Arno Schmidt ein Guru ohnegleichen. Doch nun ergreift ein Ketzer das Wort. Ja, mein Name ist Martin Henkel. Ich habe Theologie und Sozialwissenschaften studiert. Arno Schmidt kenne ich seit meinem 15. Lebensjahr etwa. Henkel publiziert in jenem Jahr 92 ein kleines, dünnes Buch. Titel: Bluff, auch Mare Ignorantiae. Eine Anspielung auf Schmidts Werk Kaff, auch Mare Crisium. Der Bayerische Rundfunk lädt den Kritiker ins Studio. Dazu einen Apologeten. Dietmar Nöring. Ich bin seit 1986, seit ihrer Gründung, Vorsitzender der Gesellschaft der Arno-Schmidt-Leser. Wir haben zurzeit etwa 190 Mitglieder. Heute Kaff oder Bluff, ein fröhliches Wortgemetzel in Sachen Arno Schmidt. Henkel kontra Nöring. Ich stelle bei Arno Schmidt ein Mare Ignorantia, das heißt ein Ozean an Unwissen. Ich halte so ziemlich alles, was Sie schreiben, für unsinnig. Er hatte halt nur 200 Bücher gelesen und nicht mehr. Der hat nie eine Universität von innen gesehen. Seine Bücher haben zurzeit die Auflage von 900.000 überschritten. Zum Beispiel halte ich die erste Erzählung von Arno Schmidt, Leviathan, für miserabel konstruiert, schlecht geschrieben, mit unheimlich vielen Fehlern. Alle lateinischen Zitate, die drin sind, sind falsch und so weiter. Teil ist das ja der Trick. Das kann man alles belegen. Ich weiß nicht, wer für die Fehler verantwortlich ist. Ob Schmidt, ob der Lektor, ob der Setzer, habe ich keine Ahnung. Sie verteidigen jetzt Ihren Meister, weil er angegriffen ist. Und das finde ich doch schon einigermaßen erstaunlich. Ich verteidige nicht Schmidt. Ich sage nur, was Sie falsch machen. Martin Henkel hat in Schmidts Werk eine Entdeckung gemacht. Er fand gut lesbare Spuren von Johannes Erbecher, dem frühen expressionistischen Becher. Und Henkel präsentiert ein bestechendes Lesemodell, dreimal Arno Schmidt, AS 1 bis 3. AS 1, das ist der reale Schmidt, ein Mann mit beschädigter Biografie und unvollkommener Bildung. AS 2 wäre der von AS 1 erfundene Schriftsteller, der Geistesriese mit enzyklopädischem Wissen. Und AS 3 das vorlaute Ich fast aller Schmidt-Texte. Ein Wiedergänger des genialen AS 2. Ich versuche Arno Schmidt damit auch psychologisch gerecht zu werden. Das war ein Mensch, der sein ganzes Leben lang gelitten hat und der gar keinen anderen Ausweg hatte, als sich einen Helden auszudenken, sich selbst als Helden auszudenken. Das ist eine Fiktion. Die Heldentaten der AS3, der ausgedachten Romanfiguren, stehen darin, dass die immer recht haben. Genau wie AS1 immer recht haben will und AS2 immer recht haben will. Ist das dann ein klassischer Vatermord, den Sie begehen? An wem? An Schmidt. Da kommt der Henkel etwas spät. Natürlich, Henkel ist ungerecht. Er ist ein Radikaler. In Bargfeld, in der Stiftung, stöhnen sie, wenn sein Name fällt. Man kann nur den Kopf schütteln über diesen Mann. Aber warum eigentlich? Weil seine Thesen haltlos sind? Oder weil sie eben nicht haltlos sind? Anfang 2009 spreche ich mit Martin Henkel. Die Anhängerschaft von Arno Schmidt zeigt eine ganze Reihe von Bedingungen, die für Sekten im sozialpsychologischen Sinn gelten. Es gibt ein Zentralheiligtum, das ist das Haus in Bargfeld. Es gibt so etwas wie Initiationsriten. Zum Beispiel muss man Zettels Traum gelesen haben, offenbar, um mitreden zu können, was ja wirklich eine arge Zumutung ist. Es wäre doch schön, sage ich, wenn Sie, Martin Henkel, Ihre Thesen in Bargfeld präsentieren würden. Am heiligen Ort, vielleicht vor der Meute der Verehrer. Wollen wir mal kurz ins Gasthaus? Der Platz, Bangemanns Gasthaus am Eichenkamp, der alte Stützpunkt der Schmidtianer. Das Leben des Menschen ist kurz. Wer sich betrinken will, hat keine Zeit zu verlieren. Vor 15, 16 Jahren in der Party im Keller meiner Eltern hat mir einer ganz begeistert die ganze Nacht lang von Arno Schmidt erzählt. Ich glaube, dass sein Ruhm bei seinen Anhängern auf Täuschung und Irrtum beruht. Holen Knechtlein sich Zigaretten. Ein paar Dorfmädchen stapfen keck nach Flaschenbier herein. Er steht für Protest, er steht für Pop. Er ist möglicherweise der erste deutsche Pop-Autor. Desgleichen geplagte Eheweiber, schlampig-schürzig, mit tiefliegendem Meta-Zentrum, wüste Zitzen mit buntem Zitz überspannt. Ich finde, dass Arno Schmidt wesentliche Züge eines Spießers hat. Also mir ist selten oder sagen wir mal sogar nie in der Literatur ein Ich begegnet, was mit solcher Macht Ich sagt und so den Leser vereinnahmend Ich sagt. Und immerfort das Gemurmel der Herren Landwirte. Manches vielleicht gar nicht dumm. Obwohl sie natürlich andauernd herguckten, wie wir unser Bier verzehrten. Ich bin recht erkältet, aber das hat nichts mit Arno Schmidt zu tun. Ich bitte, meine Stimme zu entschuldigen. Die Stimmung der fast Vierfüßler wurde ausgelassener. Das war ein richtiges literarisches Erlebnis. Ich wusste, da schreibt jemand tatsächlich für mich. Der Tagelöhner, in schlappem, fahlem Leinenanzug, kriegte noch ein letztes Glas Fusel eingeplumpt und machte dann den preußischen Parademarsch von 1910 vor. Da buff, buff, buff. Jetzt kann ich gar nicht mehr reden. Ich glaube, man kann sagen, dass Arno Schmidt, der so getan hat, als sei der Ruhm ihm vollkommen egal, in Wirklichkeit nach Ruhm gierte. Bei dem Anblick winkten wir doch lieber den Wirt herbei, zahlten kompliziert und gingen. Noch lange vernahmen wir hinter uns ein schön neu Lied. Über deine Höhen pfeift der Wind so kalt. Schade, die Kontroverse in Bangemanns Gasthaus bleibt Fiktion. Ich würde da nie hinfahren. Nach Bargfeld würde ich nie fahren, weil mich das gar nicht interessiert. Das ist Literatur und nicht Leben, was mich interessiert. Später Nachmittag. Zurück zum Ausgangspunkt, zur Hütte am Dorfrand. Erika Knob, die treue Wirtschafterin, verschließt die Haustür, die Gittertür. Sie geht durch den Garten. Und die große Wiese, die hat er sich dann 64 nach der Verleihung des Fontanepreises dazu gekauft. Und Bäume wurden ringsherum nach Plan gepflanzt. Jetzt alles zugewachsen, das war ja damals lange noch nicht so hoch. Naja, sind auch schon einige Jahre her jetzt. Im Frühsommer 1979, bei der Arbeit an einem neuen Roman, erlitt der Dichter hier in Bargfeld einen Schlaganfall. 3 Tage später, am 3. Juni, war alles vorbei. Der Sprachmeister und Wortmetz, das Gehirntier, der Schwerstschreiber, der große Pan, Luftschlosser und philologischer Astronaut, der Tüftler und Bücherwurm, ein Bildungsprotz, der Einzelgänger, Arno Schmidt ist tot. Ich finde einfach, er war ein großer Schriftsteller. Alfred Andersch, der Freund und Förderer. Ein großer Schriftsteller, der im Grunde ein armer Kerl war. Er hat vom Leben nichts anderes gehabt als diese Klitsche in Bargfeld. In einem Winkel des Schmidtschen Gartens gegen Norden, versteckt zwischen Wacholder, liegt ein Findling. Er markiert die Ruhestätte der Eheleute Arno und Alice. Ja, der Stein lag schon, der wurde nur gehoben und die Urnen wurden dann hier beigesetzt. Die Wacholder waren gepflanzt, es ist nichts verändert worden. Erika Knob schließt das Tor. Sie legt die Kette vor. Nicht wie gescheut rausgekommen heute. Dann herrscht wieder Stille, in die jäh die Außenwelt hereinbricht. Ein Hubschrauber dicht über den Wipfeln. Grellgelb lärmen Baufahrzeuge durch den Ort. Aber hinter der Stille und hinter dem Lärm ist deutlich eine Stimme zu hören. Ich, sagt die Stimme. Ich, immer wieder. Und ergreift täglich Besitz von der Landschaft. Links war eben eine große, schöne, stille Wiese vorbeigekommen. Natürlich nicht, ohne dass ein Bauernfatzke sie nicht bereits umzuflügen begonnen hätte. Auch nach rechts hin wurde der Wald dünner. Ein winziges Urstromtal zeigte seine schüchterne Überschwemmungswiese. Sehr norddeutsch, sehr schön. Der Rebell aus dem Heidedorf. Fragen an Arno Schmidt. Feature von Uwe Stolzmann. Im Originalton Arno Schmidt, Erika Knob, Alfred Andersch, Martin Walser, Jan-Philipp Remzmer, Carsten Draller, Martin Henkel, Dietmar Nöring, Karl Bruckmeier und Karl Ludwig Reichert. Es sprachen Udo Schenk, Matthias Matschke, Max Volkert Martens und Bettina Kurt. Ton Bernd Bechtold, Susanne Bronder. Regieassistenz Katrin Martin. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Dieter Joost. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Norddeutschen Rundfunk 2009.